Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Place your turntable in front of your guests. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Sunday Eve Experiment, heute mit Electronic. Er hat ein paar seiner eigenen Tracks mitgebracht, ein paar von Freunden. Darüber werden wir im Laufe der Sendung sprechen. Elec wird selbst zu seinen Tracks ein bisschen was sagen. Dazu ein Interview, was ich mit ihm führe. Ansonsten viel Spaß an dieser Stelle. 2 Stunden heute für euch und ich gebe ab an die Musik. I'm Gut, Alec. Ich fange mal ganz vorne an. Electronic, dein Künstlername. So habe ich dich auf bang.de kennengelernt. Wie kamst du denn dazu, zu dem Namen jetzt? Ja, diese Namensfindungssachen sind immer sehr, sehr lustige Dinge so, die eigentlich wochenlang sich hinziehen. Und man überlegt dann halt stundenlang. Ich habe da jemanden, mit dem ich da so Brainstorm-Sachen mache. Und irgendwann kommen wir halt auf viele, viele lustige Namen. Und so ist es auch gekommen. Ja. Also ein kreativer Schaffensprozess mit einem Kumpel zusammen. Und raus kam Electronic. Wie lange gibt es dich schon als Künstler in Dresden? Also öffentlich noch nicht so lange. Also weil ich halt jetzt noch ziemlich jung bin. Ich bin 19. Musik mache ich schon seit 5 Jahren jetzt. Öffentlich hat man jetzt von Electronic an sich noch nicht viel gehört. Eigentlich eher im Internet, so zum Runterladen und so und auch in diversen Konkurrenzradiosendungen. Ja, also öffentlich, es geht halt Stück für Stück voran mit diversen Live-Auftritten. Live-Auftritte. Und du selber, hast du mir vorhin gesagt, spielst auch live. Und auch das noch heute in dieser Sendung. Stimmt das? Richtig, also das ist ein Live-Set. Nicht denken, dass ich auflege oder so, also ich bin kein DJ, das ist immer ein großes Irrtum. Das ist ein großer Unterschied zum Live-Act an sich. Wenn ich live spiele, dann kommt diese Musik auch wirklich von mir, aus meinem Kopf. Das ist eine interessante Sache. Viele sind ja vom Auflegen zum Produzieren gekommen. Hast du selber schon mal Platten gesammelt? Oder beziehungsweise sammelst du nebenbei noch Platten? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich habe 2 Platten zu Hause. Das ist meine Sammlung, ja. Ansonsten habe ich damit gar nichts am Hut. Und wäre mir auch ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt, irgendwie jetzt nur Platten ineinander zu mixen. Aber interessant wäre es sicherlich, aber auch ganz schön teuer. Jetzt muss ich glatt fragen, wie das bei dir anfing, dass du dir gesagt hast, ich produziere jetzt Musik. Das war eigentlich als Kind. Ich habe immer ziemlich viel vom Rechner gehangen und Computer gespielt. Irgendwie kam mir das zu blöd vor, also es war ziemlich unproduktiv. Und irgendwann habe ich dann die Musikprogramme entdeckt und fand das ganz lustig. Und das fing halt alles ursprünglich an mit ziemlich rohem Acid-Techno. So. was ich jetzt heutzutage überhaupt nicht mehr hören kann, aber es ist ja auch egal. Ja, so fing das an mit puren Spielereien und ich hätte auch nie gedacht, dass ich daraus jetzt mal sowas entwickeln kann und dass es doch so lange sich hält. Und mit was für einem Rechner hast du angefangen? Ein normaler Heimrechner, ein 100 Megahertz Rechner. Also PC meine ich jetzt, oder hattest du Atari oder sowas? Nee, also ich hatte zwar früher einen C64, womit man auch irgendwie so ein bisschen Noten einprogrammieren konnte, so. Das waren immer ellenlange Textblöcke für eine Note. Das hatte ich auch mal probiert, aber das war halt nicht so effektiv am Ende. Also jetzt am Ende natürlich PC. Und du nutzt lediglich den PC mit Software oder hast du noch andere Sachen dir gekauft? Nee, eigentlich nur Software und MIDI-Controller dann für die Live-Sachen, mit denen man dann halt das Ganze ein bisschen netter steuern kann, macht Spaß. Oh, sehr interessant. Und spielst du schon mit den Gedanken, irgendwie auf einem Label dann zu veröffentlichen? Beziehungsweise hast du vielleicht schon ein Label in Dresden gefunden oder irgendwo anders auf der Welt? Unter meinem anderen Pseudonym ja, aber diese Electronic-Sache betreffend nicht. Tja, dann frage ich doch jetzt gleich mal direkt auf dein anderes Pseudonym an. Wie lautet denn das und was gibt es dazu zu erzählen? Achso, ja, mein anderes Pseudonym wäre Finn Franklin. Das wäre dann für Tanzmusik. Ja, also da sind auch Plattenreleases am Start und da wird noch einiges kommen. Es steht fest und ist aber eine andere Sache. So, jetzt das Electronic geht mehr um das, was in meinem Kopf vorgeht und es sind mehr Emotionen und mehr von Herzen die Musik. Ich verstehe. Jetzt schließen sich die Kreise, weil sie sich immer Finn nennen und jetzt weiß ich, woher das kommt. Gut, bleiben wir bei Electronic heute. Ich habe letztens im Internet noch gelesen, Electropolis, was deine Webseite ist. Bin natürlich jetzt an dieser Stelle sehr neugierig und lass dich einfach mal dazu ein bisschen was sagen. Ja, Electropolis, das ist, kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Netlabel, in dem Sinne, dass regelmäßig Musik veröffentlicht wird. Ist jetzt aber nicht so dieses sture Format, ein Release nach dem anderen, sondern alles viel freier so, die Künstler produzieren auch unterschiedlichste Musik. Das ist jetzt nirgends festgesetzt. Es geht im Grunde jetzt, die einzige Grenze ist irgendwie anspruchsvolle, individuelle Listening-Musik, elektronisch meistens. Ja, und das kann man sich alles kostenlos runterladen natürlich. Hinzu kommt jetzt ein grafischer Bereich. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber da wird eine ganze Menge nette Sachen kommen, die ich zusammen mit dem Psy-Abu, der macht diese Grafikredaktion dann, den vielleicht manche schon kennen, der hin und wieder psychedelische Musik macht. Also es werden dann visuell und, nee, anders, es wird audiovisuell sehr interessant werden. Oh, interessant, dann checkt Alex seine Webseite elektropolis.de, liege ich da richtig hier? Ja, sag's selber einfach mal. Es ist einfach elektropolis.de und zwar mit A vorn. Also du kannst es nochmal buchstabieren, das ist ELECTROPOLIS.de. We'll be right back. We'll be right back.

du sprachst von dem Netlabel. Wen oder wie viele Artists sind momentan mit dabei? Bei Electropolis haben wir jetzt zurzeit dabei Spur 1. Da wäre noch Black Berry, ein Musiker, der ziemlich viele experimentelle Dinge macht. Wir haben natürlich Luna City, Electronic, das bin ich. Wir haben dann noch Evologic, das ist ein Künstler aus dem Thüringer Wald. Das ist da aus Weimar im Grunde. Der Face, der kommt auch von außerhalb, aber fragen Sie mich nicht genau wo. Sie dürfen sie zu mir sagen. Ob Sie sie schon siezen. Ja, und den Mentalic natürlich. Perfect Hidden und dann noch einige andere. Und da werden noch viele dazukommen. Zum Beispiel demnächst jetzt der Lipton, von dem wir dann auch noch ein paar Tracks hören werden. Ein sehr, sehr genialer Musiker, auf den man sich auf jeden Fall freuen muss. Ja, und dann zum Beispiel kommt noch der Lex B und Raumakustik. Und da wird noch einiges kommen, werde ich aber jetzt nicht zu viel verraten. Und sag mal, Alec, wie kommst du an die Artists? Schreiben die dich an? Hörst du die zufällig irgendwo auf Party und sprichst sie an? Oder wie schaut es bei dir aus? Teils, teils. Also meistens entdecke ich diese Musik im Internet oder so und dann denke ich mir, hey, wow, das muss ich doch mal unterstützen. Es kommt aber auch vor, dass zufälligerweise mir Leute schreiben und daran teilhaben wollen. Also ich kriege hin wieder mal Demos geschickt, richtig. Ein ganz lustiger Zufall war es vom Lipton, den wir dann noch hören. Den hatte ich sowieso schon entdeckt, den wollte ich unbedingt anschreiben, habe es mir aber nicht ganz getraut, weil die Musik so wahnsinnig, weil ich sie so gut fand. Und ein paar Tage später hat er mich angeschrieben und hat gefragt, ob er dann teilhaben kann. Ich habe Lipton letztens auch entdeckt, das war im Konsum. Schmeckte gut. Wie schaut denn dein Support aus? Also die kommen bei dir auf die Webseite und was passiert denn dann? Im Grunde sehe ich das Ganze als großes Werk vielleicht. Also jetzt nicht direkt Kunstwerk, aber es ist schon etwas, wo die Leute hinkommen und was einfach um Unterhaltung geht. Und die Leute werden natürlich auch unterstützt. So. Ich schicke da viele Sachen rum, an auch Radiosachen und Labels natürlich auch. Die Leute haben da schon einen Vorteil, wenn sie mit bei mir auf der Electropolis sind. Ist eine gute Werbung für die Leute und finde ich auch gut so, weil die Musik ist echt nicht schlecht. Sehr interessant. Also kann man jetzt an dieser Stelle auch nochmal Leute da draußen animieren oder inspirieren, dir zu schreiben, beziehungsweise wenn sie auf deiner Webseite mit der Musik was anfangen können und meinen, ihre wäre ähnlich gut, sollen sich einfach an dich wenden. Richtig, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also es ist auch jetzt, wenn man jetzt einen Stil macht, der auf der Seite nicht zu hören ist, dann kein Ding. Ich höre mir alles gern an und ich bin auch sehr offen. Gut. Thank you. dann kommen wir doch mal zu deinen Tracks, die du heute mitgebracht hast, beziehungsweise zu deinen Live-Sachen. Was hast du alles dabei? Ja, das erste wäre jetzt erstmal ein Live-Act. Im Großen und Ganzen muss ich dazu sagen, dass meine Musik sehr melancholisch ist. Das gefällt nicht allen und vielleicht sollte jemand, der das überhaupt nicht mag, da gibt es ja einige, die sollten da vielleicht lieber wegschalten. ja, aber es ist halt eine sehr emotionale und leidenschaftliche Musik, die tief aus mir kommt. Jetzt wird es spirituell, hätte ich fast schon gesagt, philosophisch. Womit verbindest du die Musik? Ist das jetzt bei dir noch so ein Suchprozess, eine Verinnerlichung oder was denkst du, woher die Melancholie kommt? Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich durch die Welt laufe und heule oder so. Das ist einfach nur, ich verbinde das auch nicht groß mit Traurigkeit. Das ist einfach eine musikalische Stimmung, die ich wahnsinnig mag und das passt vielleicht zu der Situation, dass ich durch die Welt fahre und mich einfach an allem erfreue. Schön gesagt. Vielleicht inspiriert es ja andere, die Welt dann mit ganz anderen Augen zu sehen. Wäre doch schön. Vielleicht bekommen wir an dieser Stelle auch mal ein bisschen Feedback von euch. Schreibt bei bang.de dann halt bitte in das entsprechende, in den entsprechenden Thread ein bisschen was rein. Ihr könnt auch Alec grüßen. Alec wird dann sicherlich am Ende der Sendung auch noch ein paar Grüße raussenden. Gut, weiter zu deinen Tracks. Ja, und jetzt hören wir von mir Flaking White. Das ist ein relativ intimer Track, der sich auf den Winter bezieht, mit dem ich ganz nette Erinnerungen verbinde. Hört es euch einfach an. Viel Spaß. Thank you. Jetzt würden wir For a Moment hören. Ja, für mich geht es in dem Track um die Situation, wenn man im Sommer auf einem Open Air tanzt, die Sonne aufgeht und man sich einfach nur glücklich fühlt. Der deeper Track wäre jetzt The Outer Scene. Auch zum Beispiel so einer, wo manche wahrscheinlich sich nicht damit zurechtfinden würden. Aber für mich ist es wirklich das, was ich manchmal denke. Ein bisschen Wut, ein bisschen Melancholie und hört sich einfach an. Thank you. Ja, und jetzt haben wir noch einen noch tieferen Track, der noch keinen Namen hat, der ist ganz frisch, der dampft sozusagen noch. So, und jetzt hören wir noch ein bisschen was aus der Electropolis. Dinge, die noch kommen werden. Das wäre jetzt vom Lipton, das All Around, Lanicore. Später das White Rabbit vom Da Face, was jetzt schon auf der Electropolis zu hören ist. Und Dinge, die später erst kommen werden, aber die ich euch schon mal ans Herz legen möchte. Zum Beispiel vom Lex B, das Disharmony im Buscard Mix. Und danach Raumakustik, ein richtiger Geheimtipp aus Radeberg, glaube ich, sind die Leute. Viel Spaß.

vorhin schon sagte, Alec, du darfst an dieser Stelle grüßen. Ich überreiche das Mike und dann lass einfach los. Ja, liebe Grüße einfach nur an meine Leute bei Electropolis, meine Schützlinge quasi. Und natürlich auch an Too Hot, das ist eine Dresdner Jazzband, beziehungsweise ich glaube, sie spielen eher Boogie Woogie, aber da kenne ich mich auch nicht so richtig aus. Aber jedenfalls spielen wir demnächst ziemlich viele Dinge zusammen live. Ich bin auch auf ihrem Album vertreten, auf Ragged Times. Da mache ich einen Bonustrack quasi. Das ist ein Remix von dieser Band. Und ja, seid gespannt. In Dresden, im Raum Dresden, wird es halt in diversen Bars noch einiges live von uns zusammen zu hören geben. Ja, das Sunday Eve Experiment war sehr schön hier. Lecker Milchkaffee habe ich bekommen. War lustig mit den beiden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und schaltet in 2 Wochen wieder ein, beziehungsweise ladet es euch runter. Der Alec hat alles gesagt. Ich sag auch danke fürs Reinhören. Hagen gönnt sich heute nochmal eine kleine Pause, aber ich sage, in 14 Tagen darf er die ganze Zeit quatschen. Und euch einen wunderschönen Abend. Eine schöne Woche und bis in 14 Tagen. Tschüss. Sunday Evening Experiment. Und ich schmelze fast dahin, dabei ist es gar nicht warm. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Und jetzt sitze ich im Studio, mir fällt nichts ein, das kann nicht sein. Und ich drücke eine Taste, nee, alles gelöscht, das kann nicht sein. Hätte ich den Hammer hier, ich schlüge alles ein, das kann schon sein. Doch ich bin ja nicht wirklich deprimiert, das ist ja nur mein Text. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Nein, nein, nein, das darf nicht sein. Und jetzt stehen wir hier und spielen für euch. Das kann schon sein. Doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass ich eigentlich mal muss. Das kann nicht sein, ne, ne? Oh ne. Das kann nicht sein, das kann nicht sein.